ist kalt. Oh, oh, oh, oh. Und ich will ein bisschen raus in diese weiße Welt dort draußen. Hier ist es so schön warm. Doch der Sommer ist vorbei, ich will raus in die Kälte, ein bisschen Schnee berühren. Vielleicht einen Schneemann bauen oder ein bisschen Schlitten fahren mit den Frauen. Es ist so wunderbar. Heute ist mein Tag, heute vergesse ich nicht, nichts zu übersehen. Jede kleinen Ding im Leben, yeah, yeah. Vielleicht ist heute auch dein Tag, oh ja, yeah. Und wenn nicht, hab ich für dich nen Auftrag. Lass sie reden, mach's wie ich, komm, lach einfach los, als wär's ein Witz. Du bist viel zu gut für den Rest, vielleicht nicht perfekt, aber du machst es jetzt. Hör zu, die Zeit trägt uns halt nach vorn. Nach gleich kommt nicht gleich sofort. Wir sind im Jetzt und Hier, aber jetzt kann nichts passieren. Jetzt ist vorbei, ja, gerade eben. Jetzt ist vorbei, war gerade gewesen. Jetzt ist vorbei, hast du's nicht gesehen? Jetzt kann es nicht geben. Da, da, da, da, da. Hey, du, hey, du, genau. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Schau aus dem Fenster, die Wolken am Himmel und am Boden sind gleich. Das dazwischen ist deins. Weiß und schön wie damals Schneewittchen. Ich war schon verliebt, aber wusste, die gibt's nicht. Und jetzt denk ich zurück, Jahr für Jahr, ein Stückchen mehr von damals. Ein bisschen Glück, oh, oh. Vielleicht denkst du an damals, oh yeah, yeah. Was? Blick mal zurück, leg den Anzug kurz ab und den Panzer gleich mit und stell dir vor, wie es war, als jetzt noch irgendwann mal war. Die Zeit trägt uns halt nach vorn, nach gleich kommt nicht gleich sofort. Wir sind im Jetzt und Hier, aber jetzt kann nichts passieren. Jetzt ist vorbei, ja, gerade eben. Jetzt ist vorbei, war gerade gewesen. Jetzt ist vorbei, hast du's nicht gesehen? Oh yeah.